Was zum Teufel? Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über meine und vermutlich auch Markus seine absolute Lieblings-JRPG-Rollenspielreihe, und zwar die Shin Megami Tensei Persona-Reihe. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich hier wie immer meinen Co-Moderator Markus dazu geholt. Hey Markus! Hi! Und ja, mittlerweile, ja, ist das meine Lieblings-JRPG-Reihe. Wie bist du zu Persona gekommen? Ich weiß sogar, wer da schuld dran ist. Ich habe ja die ersten zwei Teile verpasst und irgendwann hat mir so jemand, der fast neben mir war, immer gesagt, hier, spiel doch mal das. Hä? Persona 3? Das ist auf Englisch, du weißt, dass ich keine englischen JRPGs spiele. Spiel es einfach mal. Und auf einmal war das Spiel zu Ende. So kam ich dazu. Ja, Persona 3. Persona 3 war auch mein Anfang tatsächlich. Das war auch mein erstes. Das war mein erstes Persona. Ja, wie ich dazu gekommen bin, erzähl mal dann gleich. Die Reihe Persona ist eigentlich eine Ablegereihe der Shin Megami Tensei-Reihe. Die hießen früher Revelations. Und das war ursprünglich mal eine Buchreihe. Also es war eine Science-Fiction-Buchreihe und die es gibt noch andere Spiele darunter. Zum Beispiel, also das ganz normale Spiel heißt Digital Devil Story, Megami Tensei. Das gab es damals für PC. Die Serie gibt es seit 1987. Und die Persona-Reihe ist eigentlich eine Ablegereihe und die beliebteste bzw. bekannteste Reihe. Es ist, ja, die Dinge sind, also die Shin Megami Tensei-Spiele sind meistens geprägt von Zerstörung von irgendeiner Welt, vermutlich unserer Welt, Dämonen und sehr vielen christlichen Symbolen, weswegen die auch öfters, oder auch religiösen Symbolen oder Subjekten, also Subjects oder Topics. Und das ist halt, löste ab und zu bei uns, oder nicht in, also halt im Westen, so ein paar Kontroversen aus, weil da so ein paar Sachen zensiert werden mussten. Aber ansonsten laufen die Shin Megami Tensei-Teile eigentlich meistens so wie folgt ab. Irgendjemand kann Dämonen beschwören und muss gegen andere Dämonen kämpfen. Und meistens ist das irgendwas mit ein paar religiösen Sachen ist dabei. Und am Ende geht die Welt entweder unter oder man rettet die Welt, je nachdem. Da gibt es einen Haufen Spiele zu. Ich persönlich habe von der Main-Reihe, also von den Shin Megami Tensei-Spielen, habe ich nur Digital Devil Saga gespielt, Teil 1 und Teil 2. Ist auch eine kleine Ablegereihe. Die beiden gab es damals für die PlayStation 2. Die sind im Prinzip grinding the game. Weil bei denen musst du tatsächlich... Wie ist das so schön? Du grindest dich bis zum ersten Boss. Nachdem du den dann fertig gemacht hast, grindest du dich bis zum nächsten Boss. Und so spielt sich dieses Spiel. Und diese Schimmige. Als ich gespielt habe, so die Frage, kann ich es mir vorstellen, wie die Dragon Quest? Ja. Einfach nur grinden, grinden, Boss schlachten, grinden. Richtig. Mit, pass auf, und jetzt kommt das Schöne an Shimmige mit Tensei, mit RNG. RNG, wenn ich weiß, was das bedeutet, ist, das Spiel basiert komplett auf Glück. Das heißt, du kannst die best ausgerüstete Truppe haben, die du haben kannst in dem Spiel. Du kannst alles perfekt gemacht haben, das beste Equipment, die besten Monster, die besten Stealths, alles. Das Spiel kann dich trotzdem kaputt machen, indem es dir urplötzlich den Gegner reinhaut, der fünfmal hintereinander zaubern kann, den Todeszauber macht, der dich instant killt und jeder trifft. Und du hast zuletzt gespeichert vor circa 3 Stunden. Das ist das gute RNG von Shin Megami. Ja, das ist das gute, aber das passiert bei Shin Megami Tensei sehr oft. Die Spiele sind berühmt dafür, dass sie dich tatsächlich zerstören dadurch. Der neueste Teil, oder besser gesagt, der neueste Teil der Reihe, die letzten Teile sind alle immer für DS erschienen. Und der letzte Teil, der bald rauskommt, der nächste Teil, der bald rauskommen wird, ist Shin Megami Tensei 3 Nocturne, eine HD-Version davon, für die Switch und für PC und für alles Mögliche. Darauf freue ich mich schon, weil Nocturne ist sehr, sehr gut. Die Story soll sehr gut sein und soll demnächst erscheinen. Kann man auch jetzt schon noch im Ami-Store kaufen, für die, also die PlayStation 2-Version. Die Shin Megami Tensei-Spiele sind leider eine der Spielereien, wo sehr viele nicht zu uns nach Deutschland gekommen sind. Sehr viele sind leider nur in den USA erschienen, nie bei uns. Und die, die bei uns erschienen sind, kannst du heute nicht mehr günstig kaufen. Das kannst du knicken. Weil die findest du dann auf Amazon für 300 Euro plus. Sowas. Gebraucht. Es ist doch bei den alten Persona-Teilen auch. Da gab es, glaube ich, immer nur so beschränkte Auflagen in Deutsch im Raum verfügbar. Und dann hast du sie nie wieder kaufen können. Ja, leider. Und kommen wir aber nun zu der Ablegereihe Persona. Die Persona-Reihe ist sehr interessant eigentlich. Das ist meistens immer ein Highschool-Setting. Eigentlich ist es immer ein Highschool-Setting mit Highschool-Schülern, die irgendwas Paranormales erleben. Das Witzige ist, der Ursprung davon stammt von Shin Megami Tensei IF von 1994. Dieses Spiel kam damals nur in Japan raus für bestimmte Systeme und da konntest du dich entscheiden, ob du ein männlicher Charakter oder weiblicher Charakter bist, der durch eine Schule läuft und Monster besiegt. Das war die eigentliche Prämisse davon. Und dadurch entstand dann mit dem Combat, also das ist das Kämpfen ist rundenbasiert, wie in den alten Final Fantasies oder wie in Dragon Quest. Und dadurch entstand dann diese Persona-Reihe. Und wo hat man sich dann halt Charaktere erschaffen und die Hauptcharaktere erschaffen und hat sich dann halt Storys darum ausgedacht. So entstand die Persona-Reihe. Und ich finde es ziemlich gut. Aufmerksam geworden bin ich damals auf Persona im dritten Teil, weil ich damals stand im Elektronikgeschäft meines Vertrauens und bin so jemand damals gewesen. Ich bin zum Beispiel großer Fan der PSP. Ich liebe die PSP. Bis zum heutigen Tage finde ich immer noch, dass die PlayStation Portable eines der unterschätztesten Handhelds ist, die es gibt. Ja, ich weiß, der 3DS hatte viel, viel mehr Spiele. Dafür hatte die PSP die besseren Spiele. Oder? Was sagst du? Fand ich tatsächlich auch. Das ist ja der Grund. Ich bin so ein Verfechter, ich habe mir danach auch noch die PS Vita gekauft. Ja. Naja, die habe ich leider nicht mehr gekriegt. Leider. Die aber tatsächlich noch mehr untergegangen ist, weil einfach von Haus aus schon nicht mal mehr gute Spiele kamen. Da gab es ja wirklich fast nichts mehr. PS Vita oder auch die Persona 4 Golden Machine. Ja. Deswegen habe ich es mir gekauft. Nur für Persona 4 Golden. Ja. Erinnerst du dir noch, als ich gesagt habe, boah, ich will eine PS Vita, aber es gibt kein Spiel dafür? Und dann kam von dir, es gibt Persona 4. Gibt Persona 4 Golden? Ja, gibt. Und am nächsten Tag habe ich mir das Ding gekauft. Ich erinnere mich, ja. Ah, ja. Die Stores werden geschlossen übrigens. Für die PSP sind sie schon tot. Für die PS Vita und für die PS3 werden die Stores am 2. Juni, glaube ich, oder Juli geschlossen. Das heißt, man kann die Spiele, die man vorher gekauft hat, noch runterladen, aber man kann. Mittlerweile kannst du auf der PS3, habe ich schon nachgeschaut, keine Spiele mehr kaufen im deutschen Store. Im amerikanischen Store geht's noch, aber im deutschen Store geht's leider nicht mehr. Wer kauft denn da noch Spiele? Ich habe zum Beispiel noch ein paar alte Klassiker gekauft. Wie ich habe noch so viele PS3-Spiele, die ich noch nicht mal durchgespielt habe. Wie ein paar Megami Tensei-Spiele zum Beispiel, die es nur noch in Amerika gab, bei uns nie. Oder ein paar alte PS1-Spiele, wie zum Beispiel Final Fantasy Tactics. Gab es bei uns auch nie im Store. Das ist halt schade, weil du dadurch halt einen Haufen Sachen verpasst. Unter anderem dann auch die Persona-Reihe. Wie zum Beispiel den allerersten Teil Revelations Persona. Den gab es damals für die PlayStation. Erschien damals für die PlayStation 1. Das ist der allererste Teil der Reihe. Erschien 1996 in Japan und Nordamerika. Und erschien dann auch bei uns nach einer ganz kurzen Zeit. Das wurde auch für Windows veröffentlicht, aber nur in Japan. Und da gab es eine portierte Version für die PSP und zwar eine abgedatete Version, die das Ganze so ein bisschen, also halt ein bisschen modernisiert hat, das heißt ein bisschen die Grafik aufgehübscht und so weiter, aber dennoch im selben Stil wie die alten gehalten. Wer jetzt nur Persona 3, 4 und 5 kennt, wird sich Persona 1 ein bisschen wundern, weil die Grafik ist sehr pixelig, sieht sehr komisch aus. Es hat so einen komischen Stil. Das ist so diese von oben Ansicht. Das heißt, du siehst deine kleinen Charaktere, die durch die Gegend laufen. Das ist so diese von oben Schiefansicht. Und damit läufst du halt durch Dungeons, beziehungsweise durch Highschools, Städte und besiegst halt Monster. Die Story von Persona 1 ist in dem Sinne von, du bist einfach nur ein Protagonist, an der mit seinen Leuten, der mit seinen Freunden auf einer Highschool ist. Und die machen so ein, die spielen dieses Fortune-Teller-Spiel. Und dadurch finden die dann heraus, dass sie Personas beschwören können. Personas sind im Prinzip Monster, kann man sagen, die in einem Leben, in einer Seele leben, die deine Seele ein bisschen darstellen oder deine Persönlichkeit und Seele darstellen. Und damit kämpfen sie halt gegen andere böse Monster. Oder? Und oftmals ist es ja so, dass tatsächlich bis auf den Hauptprotagonisten jeder nur eine ihm zugehörige Seele hat. Richtig. Der Hauptprotagonist ist meistens der Besondere, also The Chosen One sozusagen, der halt mehrere dieser Personas nutzen kann. Die anderen Leute, die mit dir rumlaufen, im Prinzip kannst du dann sozusagen, du bist der Allrounder, der alle möglichen Personas mit diesen Fähigkeiten nutzen kann. Die können Angriffszauber, Heilzauber und so weiter. Und die anderen sind im Prinzip, das ist der Tank, das ist der Heiler, das ist der DDler und so weiter. So kann man sich seine Gruppe zusammenstellen. Die Gruppe besteht meistens aus 5 Leuten. Frauen. Aus nur Frauen. Oder nur Frauen. Je nachdem. Und dadurch erlebt ihr halt Abenteuer. Im ersten Teil ist es halt so, man erfährt durch dieses Fortune-Teller-Spiel, dass die halt gegen so böse Leute dann kämpfen müssen. Und ich habe den ersten Teil nie richtig gespielt. Ich habe ihn für die PSP, aber ich habe ihn nie richtig gespielt. Da gab es auch eine kleine Kontroverse, weil in Amerika wurde ein Charakter zu einem Schwarzen umgewandelt. In der Originalfassung für die PlayStation. Niemand weiß warum. Und in der PSP-Fassung wurde er zurückverwandelt in seine ursprüngliche Form. Also in einem normalen weißen Jungen. Niemand weiß warum. Ja, aber, it's just American style. Ja, aber niemand weiß wieso. Das war komplett unnötig. Die Zensur oder dieses Umstellen. War komplett unnötig. Kompletter Blödsinn. Egal. Persona 1 kriegt man noch für die PSP. Ist leider schwer zu kriegen. Wenn man aber seine PSP hacken kann, so wie jeder normale Mensch, der heutzutage eine PSP besitzt, kann man sich die ROM suchen und kann das Spiel auch so spielen. Ohne, dass man 130 Euro für die UMD zahlt. Obwohl ich es auch echt gern original hätte, aber das ist nicht mehr möglich. Außer du landest auf einem Flohmarkt bei einem Typen, der keine Ahnung, was vor sich liegen hat. Ja, das, heutzutage kannst du auf Flohmärkte knicken. Gibt's nämlich, ausgestorben. Der zweite Teil, dadurch, dass der erste Teil so dermaßen erfolgreich war, überraschend sogar, das haben die selber nicht damit gerechnet, wurde dann der zweite Teil veröffentlicht, und zwar Innocent Sin. Jetzt kommt das Witzige an Innocent Sin, und besser gesagt an Persona 2. Wir und die Amerikaner haben nur den zweiten Teil von Persona 2 bekommen, Eternal Punishment. Okay. Ins Übersetzte. Jetzt kommt das Witzige. Ja, das ist das Witzige daran. Wir haben nur den zweiten Teil von Persona 2 bekommen, Eternal Punishment. Den ersten Teil von Persona 2, Innocent Sin, bekamen wir erst ewig Jahre später, und zwar, wann genau war das? Ich glaube 2011 bekamen wir erst ein Remake für die PSP vom ersten Teil. Vorher wurde der erste Teil nie übersetzt. Das Schöne ist, es gibt auch eine PSP-Version von Eternal Punishment, die bei uns aber nie erschienen ist. Die gibt's nur in Japan. Oh Mann. Das ist komplett konfus, komplett bekloppt. Aber tja, ich meine, der ursprüngliche Teil, also Innocent Sin, kam 1999 raus für die PlayStation 1. Nachdem der erste Persona-Teil so erfolgreich war auf der PSP, haben sie den zweiten auch in eine PSP-Version umgesetzt. Der erschien dann 2011. Eternal Punishment, also Innocent Sin kam nur in Japan raus. Eternal Punishment kam in Japan und in Nordamerika im Jahre 2000 raus. Es wurde ein Remake gemacht, wie gesagt, für die PSP, was auch erschien 2012, aber nur in Japan. Das heißt, den ersten Teil des zweiten Teils haben wir auf der PSP in HD. Den zweiten Teil kriegen wir nur die PS1-Version. Das ist kompliziert, bescheuert, aber so funktioniert das Ganze halt. Warum das so ist, weiß niemand. So funktioniert Persona und seine Lizenz. Richtig. Der zweite ist ein bisschen eine kleine Kontroverse ausgelöst. Der zweite. Eine ganz kleine Kontroverse, aber nur gegen den Endgegner, weil du gegen Hitler kämpfst, gegen Ed. Das hätten die in Deutschland eh nie durchgekriegt. Mit Sonnen, das ist der beste, das Beste ist mit Sonnenbrille. Sie haben eine Sonnenbrille aufgesetzt, haben ihn genannt The Fuhrer. Und ja, so ist er dann halt drin. Kein Scheiß, ist er halt drin geblieben. The Fuhrer? The Fuhrer, so geil. Oh Gott. Ja, so geil. So geil. Ich liebe Japan, genau dafür. Nur gemerkt, auch der erste Teil, sowie der zweite und auch die anderen Teile, bis zu Teil 5 Royal, sind alle Persona-Teile und auch alle Megami Tensei-Teile auf Englisch. Kein einziger von denen ist auf Deutsch übersetzt worden bis jetzt. Bis auf halt Persona 5 Royal, aber dazu kommen wir. Innocent Sin hat eine relativ konfuse Story. Die Gruppe, die du spielst wieder einen typischen Protagonisten, der halt wieder dieses andere ist. Der eine ist, du bist an der Schule und in dieser Schule gehen Gerüchte um. Und diese Gerüchte werden wahr. Das heißt, das ist dann der sogenannte Joker, der kommt dann und stellt. Und die Gruppe. Also es heißt, wenn du den Joker rufst, kommt er und erfüllt dir einen Wunsch. So. Das Problem ist, der Joker kommt, erfüllt dir keinen Wunsch, sondern stürzt alles ins Chaos. Und der Joker ist dafür verantwortlich, dass halt Gerüchte, die erzählt werden, werden wahr. Zum Beispiel, hey, hast du das Gerücht gehört, dass bei der Tanzparty, bei der Schule alle Masken tragen und verrückt werden. Und dann musst du da hingehen und nachschauen und so spielst du das Spiel halt dann durch. Die Story ist ein bisschen konfus, aber ist ganz nett gemacht. Und am Ende stellt sich dann halt heraus, das waren Nazis. Die sich nennen das letzte Bataillon, also The Last Battalion. Lead bei Resurrected Fuhrer. Sau gut. Unglaublich witzig. Komplett bescheuert. Wie auch so immer. Aber auch wieder, da ist es auch wieder dabei, du hast sehr viele Einflüsse von H.P. Lovecraft mit drin. Du hast die berühmten Shin Megami Tensei Dämonen drin, die du halt bekämpfst. Wie zum Beispiel den Jack Lantern, den du da bekämpfen musst. Es sind halt so sehr abstrus aussehende Figuren. Und du hast halt auch wieder rundenbasierte Kämpfe, auch wieder mit ein bisschen Jobauswahl, auch wieder mit du bist der Allrounder, deine anderen sind Tank und so weiter und dies und das, jeder so möchte. Ist gut gemacht, bockschwer und du hast auch wieder das alte Shin Megami Tensei Feeling und zwar Gegner, die dich instant killen können und du nichts dagegen tun kannst. Yay! Außer den Anreiz schaffen, mehr zu trainieren und sie dann selber umzukloppen. Wenn du dann Glück hast. Dann kommt das nächste Vieh. Das noch stärker ist. Richtig, wenn du Glück hast. Das ist halt Innocent Sin. Und Eternal Punishment ist der direkte Nachfolger der Reihe. Den habe ich selber nicht gespielt, tatsächlich. Da weiß ich gar nichts drüber, über Eternal Punishment. Ich weiß nur, dass es um eine Figur geht namens Maya, die eine Story schreiben soll über das Joker-Phänomen und dass es auch wieder um Gerüchte geht und dann gilt das und dann geht das Ganze halt wieder von vorne los und man besiegt halt am Ende den Joker und alles ist wieder yay, alles ist wieder happy, super toll. Was kommt davon, wenn man Persona 2 in zwei Teile aufteilt? Ha? Der zweite Teil verkauft sich relativ wenig, weil man gehört hat, dass der erste Teil nur in Japan erschienen ist. Und dann ist man halt, sagt man sich, ja gut, okay, dann bringen wir die anderen halt auch nicht mehr raus. Dann bringen wir halt auch dieses Remake nicht mehr raus, was halt dann scheiße war. Eternal Punishment hat sich leider nicht so gut verkauft, wie Atlus erhofft hatte. Ist übrigens von der Firma Atlus produziert, die Spiele. Und ja, dann gab es halt erstmal eine Zeit lang nichts mehr. Bis 2006... in Japan und 2007 in Nordamerika und 2008 in Europa das für mich bisher beste Persona erschien, und zwar Persona 3. Oh ja. Und zu Persona 3 wie gesagt, ich stand damals im Dings, also im Elektronikgeschäft meines Vertrauens, stand ich da drin und hielt diese Packung in der Hand mit Persona 3 P3P, also Persona 3 Portable. Dachte mir so, hey, das sieht interessant aus. Das sieht gar nicht mal schlecht. Das sieht cool aus vom Hintergrund her. Kostet 30 Euro, 35 Euro oder 39 Euro. Nehme ich mit. Mitgenommen, in die PSP eingelegt und in dieses Spiel verliebt. Dann aber nicht weitergespielt, weil ich hatte so, wie immer, wenn ich von irgendwas abgelenkt, spiele ich 1000 andere Sachen. Also habe ich das Spiel Markus in die Hand gedrückt. Jetzt darfst du erstmal ein bisschen über Persona 3. Und ich weiß noch, am Anfang, ich dachte mir, boah, ich mag es ja tatsächlich nicht, weil ich Games gern zum Entspannen spiele. Und es war zu Schulzeiten noch, als ich permanent schon mit Englisch gequält wurde. Mir hat Englisch zum Hals rausgehangen und dann kommt er und gibt mir ein Spiel komplett auf Englisch. Und ich sage ihm, hey, Alter, nee. Und nichtsdestotrotz, weil er bei Spielen meistens immer recht hat, bis auf gewisse andere Spiele, die er leugnet, dass sie gut sind, bis er sie selber spielt. Psst, die gibt's nicht. Das ist nicht wahr. Wir reden hier nicht über Spellforce, ja? Nein, ich dachte mir, okay, du musst eh noch Englisch lernen für morgen. Spielst du heute halt einfach mal eine Stunde. Was Englisch ist, ist ja Englisch. Aus der Stunde irgendwann, ich habe um 20 Uhr angefangen, war 24 Uhr, weil ich so geflasht war vom ersten Persona-Kampf, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass in dem Spiel sich ein Typ diese Waffe an den Kopf hält. Das hat eine Kontroverse ausgelöst. Das hat eine, wow, geil! Das hat eine absolut krasse Kontroverse ausgelöst, dieses Ding. In Persona 3, wer das nicht weiß, in Persona 3 geht es um einen Protagonisten, der durch Zufall in eine andere Stadt kommt und dort einen, naja, man kommt sozusagen während einer bestimmten Stunde in die Stadt und diese Stunde ist die Midnight, also the Dark Hour, und in dieser Stunde werden alle Menschen, die keine besonderen Fähigkeiten haben, in Särge verwandelt und stehen einfach nur rum. Und Leute, die besondere Fähigkeiten haben, sind dort in dieser Stunde wach und können sich bewegen. Und Leute, die keine Fähigkeiten haben und trotzdem noch wach sind, werden von schwarzen Schleim verschluckt und sterben. Und jetzt, Personas werden immer in dem Sinne beschworen von... Naja, du hast halt einfach nur gesagt, du hast eine Karte an deinen Kopf gehalten in den vorherigen Teilen. Hey, ich beschwöre dich! Oder du hast dann gesagt, hey, ich beschwöre dich. Und in Persona 3 hält man sich eine Waffe an den Schädel und drückt ab. So beschwört man das Persona, richtig. Und das hat damals eine extrem krasse Kontroverse ausgelöst, so nach dem Motto, Teenager bringen sich um dieses Spiel zu gewinnen. Selbstmord to win the game. Killing yourself to win the game. Yeah, shooting yourself to win the game. So nach dem Motto, das ist riesengroße Kontroverse ausgelöst. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß bis heute noch, also wie ich mich in dieses Spiel verliebt habe und am Ende dich gezwungen habe, hier spiel's auch zu Ende, ich muss drüber reden. Und seitdem streiten wir, wer die geilste Waifu in dem Spiel ist. Ich bin immer noch für die Schwimmerin. Jeder, der es spielt, nehmt die Schwimmerin. Die süßeste Braut in dem ganzen Spiel. Und es war schön schwer. Wer sich wundert, warum er sagt, er mit Waifu, es ist, im Prinzip ist Persona 3 eine Highschool-Simulator. Es ist, du musst zur Schule gehen, du musst lernen, du musst Fragen beantworten zu Sachen, die zum Beispiel auch nur Japaner wissen können. Du musst Tests schreiben, also Multiple-Choice-Antworten. Und du kannst Clubs besuchen in deiner Freizeit, weil du hast ja nicht nur bestimmt, du musst ja nicht nur kämpfen, sondern kannst Clubs besuchen in deiner Freizeit, wie zum Beispiel den Schwimmclub oder den Basketballclub oder den Sportclub oder den Was-ist-ich-Club, und dann trifft man halt, da du in der Version, in der normalen PlayStation 2-Version einen männlichen Charakter spielst, triffst du halt verschiedene weibliche Figuren, die du halt tatsächlich daten kannst. Sehr viele davon kannst du daten. Du kannst mit denen eine Beziehung aufbauen, indem du deine Social Links hochkriegst, wie zum Beispiel, du wirst klüger, du wirst attraktiver, du wirst schlauer und so weiter. Und das hat sich aber auf den Kampf auch ausgewirkt. Hat sich dann auch auf den Kampf ausgewirkt. Und auch je mehr Leute du kennengelernt hast, hat sich das auch auf den Kampf ausgewirkt. Dadurch sind deine Social Links gestiegen, wodurch dann du bessere Fähigkeiten für bestimmte Persona-Typen gekriegt hast. Weil jedes andere dieser Persona-Monster, du konntest die schon seit Teil 1 zusammenfusen. Das heißt zum Beispiel, du hast ein Persona gehabt, also eine Persona und noch eine Persona, hast sie zusammengefusen und hast ein komplett anderes Monster rausgekriegt. Mit aber Fähigkeiten von den beiden. Und wenn du dann einen bestimmten sozialen Link extrem hochgepusht hast, hat dieses Monster, was du erschaffen hast, dann einen extra Erfahrungsboost gekriegt und so weiter. Wird aber alles im Spiel erklärt. Und und so hat man sich dann halt auf die Suche begeben nach Leuten, die man kennenlernen kann, hat mit denen ein paar Sachen erlebt, hat mit denen so coole Sachen erlebt. Und irgendwann findet man halt so den Charakter, der einem am meisten gefällt und den möchte man dann halt daten. Und bei dir war das dann halt die Schwimmerin. Und ich weiß, damals waren das ja so Sachen, wo ich mich bei dir immer ausgelassen habe. Ah, die Rollenspiele heutzutage sind alle viel zu einfach. Du levelst ein bisschen, schlägst jeden kaputt und nie kannst du die süßen Mädels anquatschen oder daten. Ja, und dann gibt er mir einfach Persona, das all diese Voraussetzungen erfüllt. Richtig. Du kannst tatsächlich sogar nicht nur die Hauptcharaktere, die mit dir rumlaufen, kannst du daten, sondern auch random Nebencharaktere, wie zum Beispiel die Schwimmerin. Die Schwimmerin, richtig. Das ich ganz cool finde. Und auch in Persona 3, ich habe geflucht. Ich weiß nicht, ob du es manchmal sogar gehört hast. Ja, ich weiß es nicht. Wenn ich nach 3 Stunden Trainingseinheit einfach mal wieder an irgend so einem random Gegner gestorben bin und mir gedacht habe, was ist jetzt gerade passiert? Ich sollte den eigentlich besiegen. Oder die Zeit ist mir ausgegangen. Weil mir ja jemand am Anfang des Spiels nicht gesagt hat, dass gewisse Bosse in bestimmten Zeiteinheiten gespielt werden müssen. Ja, richtig, das gab's dann auch. Das ist auch sehr berühmt für ab Persona 3, glaube ich, war das, dass du bestimmte Zeiten hast, wann du was machen kannst. Zum Beispiel hieß es, ja, du hast Zeit bis zum 25. März, musst du diesen Dungeon und diesen Gegner besiegt haben, weil ansonsten zerstört er alles und die Welt ist kaputt. Wenn du dir halt dann bis zum 24. Zeit lässt und dir dann denkst, okay, jetzt nehmen wir mal den Rest des Turms in Angriff, dann schaffst du es nicht mehr. Nein, dann schaffst du es nicht mehr, weil du diese... in Persona 3 ist das so, deine Schule, in der du bist, ist ein Turm in dieser Dark Hour und den musst du nach oben steigen, um so die Monster dort oben zu besiegen und diese ganzen Bosse zu besiegen. Und das Problem daran ist, also auch in der Originalversion, in der PlayStation 2 Version, ist das so, je weiter du hochsteigst, desto entkräfteter werden deine Leute, weil sie sind ja schließlich in einer Stunde, wo sie sich eigentlich nicht bewegen können, das heißt, sie verbrauchen mehr Kraft und sie kämpfen halt gegen Monster und sie werden sie halt, kann es sein, dass sie krank werden, das heißt, sie fallen dann aus oder sind nicht mehr besonders gut im Kampf und ja, so musst du dich halt so durchspielen. Du musst es halt so hinkriegen, dass halt die Leute gleichzeitig gut gelevelt sind, aber gleichzeitig musst du auch, hast du so ein ganz klein bisschen Stress mit Zeit, um das Spiel überhaupt durchzuspielen. Es ist möglich, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man es am Anfang einfach auf Beginner stellt, weil dann kann man die Story genießen und im Kampf ist es dann zwar ein bisschen noch herausfordernd, aber nicht mehr so schlimm. Wir sind in einem JRPG, da stellt man nicht auf Beginner. Natürlich stellt man da auf Beginner, wenn man die Story genießen möchte. Die Story kann man genießen, wenn man aufregende Kämpfe hat. Auf jeden Fall, das ist der dritte Teil der Reihe, mein Lieblingsteil tatsächlich, weil der nicht ganz so Friede, Freude, Eierkuchen ist, vor allem was das Ende angeht. Er ist nicht ganz so, hey, alles ist super, yay, wir gehen jetzt erstmal fröhlich in den Sonnenuntergang. Nein. Mit den Worten eines englischen Freundes, this game is gonna hurt you. And it's gonna hurt you in the right place. Das Spiel wird dir wehtun, aber an der richtigen Stelle wird es dir wehtun. Aber ist es nicht bei den meisten Personas immer so gewesen oder Shinigami Tensei überhaupt? Na, bei Persona 3 war es besonders so. Also, da war es tatsächlich so. Und es ist wirklich gut gemacht. Du hast All-Out-Attacks, wo zum Beispiel alle vier dann oder alle Leute dann, wenn es geschafft hast, den Gegner zu überraschen, dass sie eben mit größeren Sachen angreifen. Du hast Freizeitaktivitäten, die du machen kannst. Du kannst random Leuten auf der Straße helfen. Du kannst Nebenjobs annehmen. Du hast jede Menge zu tun. Irgendwer bohrt bei dir. Ja. Geil. Willkommen in meiner Welt. um 7 Uhr abends. Ja, Arschgeigen. Ja, den restlichen Tag hat man keine Zeit für Bohren. Auf jeden Fall, ich spiele, sind alle super und Persona 3 ist halt mein absoluter Favorite. Vor allem was die Story angeht, die Charaktere finde ich halt absolut großartig. Ich würde es jedem empfehlen mit den Worten, wie du es mir damals in die Hand gedrückt hast. Spiel's einfach. Spiel's einfach, richtig. Spiel's einfach. Persona 3 war so erfolgreich, dass es ein paar Ableger gab der Reihe. Und zwar anderen gibt es eigentlich auch einen Director's Cut sozusagen, das ist Persona 3 Fest. Ist eine Add-on-CD für Persona 3. Das heißt, es gibt einen Epilog, der heißt The Answer. Und da spielt man einen gewissen Charakter, den du in Teil 3 kennenlernst. Und Fez kam zu uns auch raus in Europa am 17. Oktober 2008. Und kam bei uns in Europa raus in einer limitierten Anzahl. Und die europäische Version ist so gut wie nicht mehr erhältlich. Ich habe Ewigkeiten probiert, das Original von Persona 3 Fez zu kriegen. Also die europäische Variante, dass man die auch in der europäischen PlayStation 2 spielen kann. Nicht möglich. Ich äugle immer wieder mit einem auf Amazon, aber das Ding geht von Preisen von 180 auf 325 auf 9.999. Ist nicht möglich, mehr das zu kriegen. Übrigens, ich besitze Persona 3 mehrfach. Und zwar genau viermal. Ich einmal. Und das auch nur, weil du gesagt hast, kauf's dir gleich. Ja. Sonst kriegst du es nie wieder. Richtig. Ich besitze die PlayStation Portal-Version der Reihe. Die PlayStation Portal-Version ist, also die PSP-Variante, ist ein bisschen abgespeckter als die PlayStation-Variante. Du hast zwar immer noch die gleichen Kämpfe, das heißt, du läufst in 3D durch die Dungeons durch, aber es ist mehr eine Digital Novel als das eigentliche Spiel. Bei dem eigentlichen Spiel kannst du durch die Schulgebäude und zwar durch die ganzen Gebäude, sowas kannst du alle laufen, und im PSP-Variante ist es mehr ein Digital Novel. Was eigentlich nicht schlimm ist, ist auch so ganz gut gemacht. Du hast halt nur einfach keine Zwischensequenzen, sondern einfach, ja, wie gesagt, eine Digital Novel. Genauso läuft das dann halt ab. Ist es gut so, aber ich tatsächlich, wenn man es zum allerersten Mal durchspielt, würde ich tatsächlich die eigentliche Version empfehlen, die Fest oder die PS2-Variante. Also hat man dann die Visuals noch dazu, noch die geilen Zwischensequenzen. Also ich muss sagen, die PSP-Variante kann man auch durchaus empfehlen. Es spielt sich halt dann eher Dating-Sim-lastiger. Richtig, als ja, genau. Ein Rollenspiel. Wie gesagt, digitale Novel. Aber man will ja auch nur die Mädels daten. Oh, ich habe mich ehrlich gesagt lieber in der ganzen Welt verloren. Und ganz wichtig, der Soundtrack. Der Soundtrack ist der Wahnsinn. Aber auch in jedem Teil. Die Soundtracks sind absolut fantastisch. Großartige Persona, Soundtracks. Persona, eine der seltenen Reihen, in denen du selbst beim Grinden dich in die Musik verlieben kannst. Ja, es ist so gut gemacht. Und nicht wie in gewissen anderen JRPGs, wo du Ton aus, CD-Player an. Hallo Dragon. Nur damit du grinden kannst. Hallo Dragon Quest. Das Wunderschöne ist auch bei Persona 3 zum Beispiel, je höher du kommst in diesen Abschnitten des Dungeons, desto mehr verändert sich diese Musik, in der du da rumläufst. Das ist so geil. Ich habe den kompletten Soundtrack hier. Ich finde den Soundtrack fantastisch und kann ich nur empfehlen. Übrigens, zu Persona 3, das ist das Witzige, eine ganz kleine Geschichte, ganz kleine Story von mir. Ich habe damals an meinem Geburtstag in den Game-Shop-Laden meines Vertrauens gefahren und die hatten damals noch PlayStation 2 Spiele und hab so durchgeguckt, so hey, mal schauen, was ich mir zum Geburtstag kaufen kann. Vielleicht gibt's hier irgendwas Interessantes. Und in dem Moment hatte ich Persona 3 in der Hand. Und ich dachte mir so, das ist das unverschämteste Glück, was man nur haben kann. Das originale Persona 3 für unter 10 Euro ist das unverschämteste Glück, was ein Mensch nur haben kann. Jeder Persona-Fan hätte dich in dieser Sekunde gelüncht. Ja, ich habe mir damals das Spiel auf jeden Fall gekauft zum Geburtstag. Ich war tierisch happy, dass ich endlich die Originalversion besitze. Und habe mir irgendwann über Amazon die amerikanische Fassung von Fez gekauft für $30. die eine Weile gebraucht habe, um hier anzukommen. Aber ich besitze Persona 3 Fez Original, leider nur die amerikanische Fassung, das heißt, ich kann es nicht in einer deutschen PS2 spielen, aber ich besitze es. Es ist mir egal. Ich besitze die PSP-Variante und ich besitze die digitale Fez-Variante, die damals für die PlayStation 3 erschienen ist im PlayStation Store. Witzigerweise habe ich Teil 4 eher besessen als Teil 3. Teil 4 habe ich damals bestellt. Einfach nur so, weil ich nach Spielen für die PS2 geguckt habe. Und da stand dann, ja, hier, Persona 4, gebraucht 15 Euro mit Soundtrack. Ich so, okay, kaufe ich. Little did I know, oder besser gesagt, niemand hätte damit gerechnet, dass das Spiel so dermaßen selten wird in so kurzer Zeit. Dass der 15-Euro-Preis, den ich dafür gezahlt habe, wohlgemerkt neu, lächerlich ist. Weil der Teil sowie Persona 3 sind unter 80 bis 120 Euro fast nicht mehr zu kriegen. Das ist voll krass. Ja, aber wer hätte das denn vor Persona 3 auch wirklich erwartet? Niemand eigentlich, absolut niemand. Ich finde es halt schon ziemlich gut. Also vor allem der dritte ist halt mein absoluter Lieblingsteil von der ganzen Reihe. Ich liebe die anderen auch, aber der dritte ist einfach... Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es mein erster war, was mein erster richtiger Persona-Teil war. Also ich kann sagen, bei mir ist es tatsächlich Nostalgiefaktor. Es ist mein erster gewesen und deswegen, du weißt, wie begeistert ich auch vom 5, zu dem wir nachher noch kommen, bin. Ja. Bei mir auf Rangfolge 2 tatsächlich, aber ich weiß, von ersten Platz, da muss viel passieren, dass der dritte Teil wegwandert. Das stimmt, ja. Weil, wie gesagt, er hat mich dazu bewegt, in einer Zeit, wo ich Englisch nicht mal von der Weite in meiner Freizeit angeguckt habe, Englisch jeden Tag 3 Stunden zu spielen. Ich, freiwillig. Tja, ich habe damals Englisch gelernt mit Grandia 2. Also, seht ihr, Leute, scheiß auf Schulenglisch, spielt Videospiele. Aber dann kommst du in der Schule nicht mit durch. Egal, spielt Videospiele. Auf Englisch geht's besser. So, was die Aussprache angeht zumindest. Ja. Und irgendwann gab's dann... Persona 3 war mega erfolgreich. Und dann gab es... 2008, im Juli 2008, gab es dann Persona 4, das auch wieder gepublished wurde von Atlas und das ist der fünfte, weil du hast ja Eternal Punishment 1 und 2, aber sonst so ist es halt Persona 4 und auch ein großartiger Teil, ein fantastischer Teil, der nur erschienen für die PlayStation 2 und halt auch irgendwann mal digital auf der PlayStation 3, die ich mir dann auch gekauft habe, die Version. Und das Spiel ist echt gut. Auto wird eine sehr interessante Story. Du bist ein nichtssagender Charakter, der zufälligerweise wieder in eine andere Stadt kommt und weil du da halt einfach hingeschickt wirst, du hast wieder dieses typische Battle-Kampfsystem, dieses Rundmittel-Kampfsystem, das heißt, du bist dran, der Gegner ist dran, du bist dran, der Gegner ist dran, je nachdem. Und es ist so Active-Time-Battle, so kannst du sagen, so ein bisschen. Und du kommst halt als Student für ein Jahr nach Inaba und dort gibt es Morde, die passieren, weil irgendwelche Frauen oder irgendwelche Leute tauchen in Fernsehern auf, nur plötzlich in diesem Midnight Channel und werden dann am nächsten Tag tot aufgefunden. Und du willst herausfinden, wer wirft diese Leute in diese komische Welt, in der du dann zufälligerweise reinplatzt, in diese Persona-Welt? Und warum tut er das? Und ja, und so findest du halt auch wieder Freunde, hast dann auch wieder Personas und bist dann mit denen auch wieder unterwegs und hast dann auch wieder dasselbe wie vor Teil 3 auch, sozusagen der Highschool-Simulator. Und in dem Spiel ist tatsächlich Chie Best Waifu. Ende. Gibt kein bestes Waifu. Ich fiel noch nie durch, deswegen kann ich es nicht sagen. Als die ankam und sagte, ihr Lieblingsessen ist Steak und sie liebt Kung-Fu-Filme. Ja, da hat man dich. Da war ich schon hin und weg. Ich garantiere dir, es gibt noch eine viel süßere Streberin, / Bibliothekarin, / Sportlerin. Gibt's bestimmt, da werde ich auch drauf, ja. Auf jeden Fall. Persona 4 auch wieder sehr, sehr gut. Und da gibt es auch wieder eine abgedatete Fassung von, sozusagen auch wieder so eine Art Director's Cut. Und zwar Persona 4 Golden. Da hast du noch mehrere Sachen dazu gekriegt, wie zum Beispiel einen Ausflug irgendwo hin. Ich glaube, der Strandausflug ist da damit drin. Und du hast noch mehrere Berufe, neue Berufe dazu gekriegt. Noch ein paar neue Charaktere, noch ein paar neue Quests, extra Dungeon und so weiter. Und dann hat man sich voll gefreut, hey, wir machen eine Persona 4 Golden und bringen es raus für die PlayStation Portable Vita. Voll geil. Grund, sich das Ding zu kaufen. Shit. Shit. Tja, ich hatte nie Geld für eine Vita. Heutzutage würdest du es dir auch kaufen. Einfach nur wegen Persona. Ich hatte nie Geld für eine Vita. Ich konnte mir auch keine Vita mehr leisten. Weil die Vita ist mittlerweile auch nicht mehr bezahlbar. Es gab ja noch die PlayStation TV, die eine ganz kurze Zeit lang unter 100 Euro gekostet hat. Hätte ich mir die geholt, hätte ich Persona 4 Gold auf dem Fernseher spielen können, aber ich habe es nicht getan. Tja, wie gesagt, es ist halt leider schade gewesen, dass Persona 4 Golden immer nur für die PS Vita erschien. Bis letztes Jahr, in dem sich Atlus entschieden hat, hey, wie wäre es mit Persona 4 für PC? Auf Steam und alle so, ja, cool, nehmen wir. Das Spiel hat sich in Unerwarten sozusagen, also niemand hat damit gerechnet. Warum dass, nicht? Also kein Mensch hat, also selbst die haben nicht damit gerechnet. Ja, warum nicht? Das ist Persona. Der PC-Port von Steam war so erfolgreich, er hat sich 500.000 Mal innerhalb von nicht mal einem Monat verkauft. Der Wahnsinn. Das ist, ja. Sega stated that the sales were much stronger than expected. And they would continue to promote porting older games of theirs to PC. Das heißt, wenn wir Glück haben, kriegen wir vielleicht sogar Teil 3, Fez, für Steam. Nice, warum nicht? Ich hätte es gerne auch für Konsole, weil ich bin nicht so der PC-Spieler. Aber mal gucken. Vielleicht kriegt man ja noch einen Port für irgendwo anders hin. Aber selbst Persona würde dich nochmal zu dem PC heranführen. Ja, der vierte schon. Der vierte ist nämlich auch ziemlich geil, weil da ist auch die Story richtig schön düster. Und dabei sieht das Setting so freundlich und freundlich aus. Ja, das Setting so freundlich aus, aber die Story ist dann echt scheiße düster. Ich weiß doch, als ich es angefangen und überdacht habe nach dem dritten, boah, endlich ein freundliches, aber wie soll da Persona reinpassen? Oh. Auf jeden Fall lohnt sich auch. Die Musik auch wieder fantastisch. Das Spiel lohnt sich. Ich sag's euch, Leute, wenn ihr einen PC habt, holt euch Persona 4 für Steam. Es lohnt sich. Zu 100%. Es lohnt sich. Absolut. Wenn ihr eine PlayStation 3 habt, kauft euch so lang. Ach gut, es geht nicht mehr. Shit. Macht euch einen Ami-Account, anders geht's nicht mehr. Kauft euch die von Fez, von Persona 3 Fez, die Dings-Version, die digitale Version. Ist es wert, allemal. Glaubt mir, die Spiele sind absolut großartig, sind fantastische JRPGs, die euch über hunderte Stunden lang beschäftigen werden. Sind absolut fantastisch. Und ich, ja. Und die sind auch sehr gut auf Englisch vertont, also Teil 3 und Teil 4 unter anderem, und auch Teil 5. Sehr, sehr gut auf Englisch vertont. Muss ich tatsächlich sagen. Also, wenn man zumindest Englisch einigermaßen dann gut hören kann, das war mein Vorteil irgendwann, habe ich festgestellt, ich muss gar nicht mitlesen. Ich muss nur Kopfhörer rein und zuhören. Richtig. Die sind sehr, sehr gut vertont, sind unglaublich gute Sprecher dabei und lohnt sich allemal. Also tatsächlich. Und kommen wir zum neuesten Teil der Hauptreihe, und zwar Persona 5. Der eigentlich sechste Teil der Hauptreihe, aber es ist Persona 5. Und Persona 5 ist, da habe ich hingefiebert drauf. Da habe ich so drauf hingefiebert, als die ersten Trailer rauskamen und die ersten Bilder, ich so, oh, das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Das war mein erstes Persona, das ich mir dann mit Release gekauft habe. Ich besitze Persona 5 in der normalen Version und der Royal-Fassung, was auch wieder eine abgedatete Fassung ist, bei dem Steelbook. Also, I'm happy. Ich weiß noch, dass ich damals leider einen Tag zu lange überlegt habe. Bei beiden Varianten. Ich Idiot. Ah. Es gab ja neben der Steelcase-Variante auch für kurze Zeit immer so eine Collector's Edition. Ja. Beim ersten war, glaube ich, beim normalen Persona 5 Steelcase war eine Tasche, glaube ich, dabei. Eine Tasche, ja, unter anderem. Die ich so gern gehabt hätte. Und beim zweiten so eine Maske und ich habe noch überlegt, fuck, ich habe für die Maske ja gar keinen Platz bei mir. Einen Tag später dachte ich mir, scheiß drauf, Hauptsache haben, ausverkauft. Nein! Nächstes Persona, wenn es wieder sowas gibt, dann werde ich nicht wieder den Tag warten. Ja, Persona 5, da habe ich echt drauf hingefiebert und war dann sehr glücklich. Das ist, ja, Deep Silver übernimmt den europäischen Release. Und da dachte ich mir so, yes, das Spiel kommt auf jeden Fall nach Deutschland, darauf freue ich mich schon. Und es ist erschienen und ich habe es damals angefangen und habe es durchgesuchtet. Wie ein Bekloppter. Ein absolut fantastisches, großartiges Rollenspiel, was ich jedem empfehlen kann, der auf gute Charaktere und eine sehr gute Story steht. Die Story von dem Ding ganz kurz zusammengefasst. Du bist wie immer jemand, der in eine fremde Stadt kommt. Diesmal, weil dir ein Verbrechen angehängt wird, was du eigentlich nicht begangen hast. Was ich aber sehr gut fand. Ja. Einfach mal auch den Twist einbauen, warum du in die Stadt kommst. Richtig, würde ich nicht verraten. Du kommst einfach nur, weil du ein Verbrechen begangen hast, weil du Verbrechen angeblich gemacht hast, was du eigentlich nicht begangen hast. Sagen wir es mal so. So. Du kommst in die Stadt und stellst fest, stellst halt urplötzlich fest, deine App hat sich auf deinem Handy installiert und du kannst in Places gehen, also in verschiedene Paläste gehen. Und dort kannst du dann Leuten, die in wahrem Leben absolute Arschlöcher sind und der letzte Rotz der Menschheit, kannst du sozusagen deren Herz ändern. Oder deren... You steal their heart. Also du stehlst ihnen das Herz. In dem Sinne von, du bringst sie im Prinzip dazu, dass sie ihre Meinung ändern oder das, was sie getan haben und für sich behalten, zugeben. Ist ein bisschen kontrovers, wenn man das so überlegt, dass du Leute dazu zwingst, sich zu ändern. Aber wenn du die Leute erlebst... Oder auch zu outen, also du zwingst ja auch, sie sich zu outen, also zuzugeben für sich selbst, was sie eigentlich für Schweine sind. Ja, aber wenn du das überlegst, es sind tatsächlich so Revenge-Fantasien. Zum Beispiel, ganz kurzer Spoiler, du hast am Anfang einen Sportlehrer, der ein absolutes abusives Stück Scheiße ist. Der sich an Schülerinnen in dieser Schule ranmacht, unter anderem. Und der Leute einfach aus Spaß verprügelt. Minimalistischer Gottkomplex. Ja, und solche Leute, wo man sich halt immer so gedacht hat, ich wünschte, ich könnte was dagegen tun, ne? In diesem Spiel kannst du was dagegen tun, sozusagen. Gegen solche Leute. Und es ist halt, es ist wirklich, wirklich gut. Es ist, sieht mit dem Comic-Look fantastisch aus, auch auf der PlayStation 3 und auf der PlayStation 4. Ist bis jetzt nur für die PlayStation erschienen. Und, ist ein absolut geiles Game. Die Charaktere sind großartig geschrieben, der Soundtrack ist fantastisch. Und das kann ein Charakter besser als der andere. Ein Charakter besser als der andere. Und das Schöne ist, man sollte tatsächlich beide Teile gespielt haben. Denn ja. Die abgedatete Fassung Royal, also Persona 5 Royal, ändert einen Haufen in dem Game. Es ist nicht nur, dass zwei neue Charaktere rangeklatscht werden und ein neuer Dungeon rangeklatscht wird, die Sache halt fertig passt. Dieses Spiel gibt dir noch mal extra 40 bis 60 Stunden Spielzeit hinzu mit dem extra Stuff und es ändert verschiedene Charaktere, wie sie gesprochen haben, wie sie sich vorher verhalten haben. Die ändert das, also das Spiel ändert das Pacing von dem Spiel. Ja? Und? Ja, es ändert halt von vornherein nicht wie viele Add-ons oder aufmachen, hey, wir hängen noch irgendeinen Scheiß hinten ran. Du musst noch mal 80 Stunden vom Hauptspiel spielen, die du schon kennst. Um dann die 40 Stunden zu kriegen, die wir neu geben. Nein, es ist ja schon im Spiel selbst, was sich ändert. Ja. Von ersten Moment, also nicht ersten Moment direkt an, aber schon ziemlich früh im Spiel gibt es Neuerungen, die du erst kennst, wenn du das andere vorher gespielt hast. Richtig. Und wir beide haben es damals zur gleichen Zeit gespielt. Und, naja, sagen wir es mal so, ich musste es zweimal hintereinander spielen. Weil, um den Royal Part zu kriegen, musst du mit drei bestimmten Charakteren den Social Link nach ganz oben prügeln. Und bei mir war das so, einen der Charaktere mochte ich, das war die junge Frau, die mit dir rumrennt, die mochte ich, da habe ich das Social Link auf 5 gebracht, passt, wunderbar, hab mich drauf gefreut. Und dann kam einer der neuen Charaktere, das ist ein Psychiater, den ich beim besten Willen nicht mochte, das habe ich ihn ignoriert. Und einer der ganz wichtigen Charaktere, den man auch auf hochbringen sollte, habe ich auch komplett ignoriert, weil ich ihn gar nicht leiden konnte. Ja, und ich weiß noch, du rufst mich an, hey, was laberst du? Weil ich ihm sehr erzählt habe, wie es bei mir so zu Ende ging. Und er so, was laberst du? Geht ja gar nicht mehr so, wie du gesagt hast. Ich so, hä? Warum nicht? Dann googeln wir so. Ah, naja, ich mag den Doc, den Psychodoc, ich habe ihn gemocht, weil der so schön nicht psychiatermäßig war, sondern anders. Und den anderen, den er gehasst hat, habe ich auch gehasst. Und genau deswegen wollte ich ihn in Sicherheit wiegen. Ich tue mal so, als wäre ich dein Freund. Und dann trete ich dir in den Arsch. Ja, was ich damit nicht gerechnet habe, ist, du musst zwingend diese drei Charaktere auf den vollsten Satz bringen, ansonsten kriegst du den Extra-Part nicht. Also sitze ich hier und wie lange habe ich gebraucht für den normalen Run? Habe ich gebraucht 105 Stunden. Für den normalen Persona 5 Run. Ist ja normal, ist ja auch normal. Ganz normaler Persona 5 Run. Habe ich 105 Stunden gebraucht. Um das Ganze nochmal durchzuspielen, habe ich innerhalb von, wie lange habe ich gebraucht? Zwei, drei Tage? Zwei Tage? Ja, 40 Stunden also, glaube ich, gebraucht für den zweiten Run. Ja, habe ich für den zweiten Run 40 Stunden gebraucht, weil ich alles im vorherigen übersprungen habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich endlich in dem Dungeon ja, war. Ja, und du hast ja auch noch so einen super Easy-Mode-Trick ja, zur. Ja, und er hat sich, das Schöne ist, in jedem Spiel gibt es den, wie hieß er nochmal? The Reaper. Reaper. The Reaper. Dieser Reaper ist dazu da, dass er eigentlich zu da, wenn du. Dein Grinden verhindert. Dein Grinden er verhindert. Er soll verhindern, dass du 5 Stunden am selben Ort trainierst und Max-Level wirst. Richtig. Es ist immer noch möglich, trotz des Reapers ist es immer noch möglich. Weil man den Reaper besiegen kann und es gibt Leute wie ich, die im Hauptspiel sich 5 Stunden hinsetzen, einen Kampf von 2,5 Stunden abstreiten mit dem Vieh, nur um es umzukloppen und dann 6 Level zu steigen. Richtig, und ich habe mir gedacht, um das Ganze zu beschleunigen, was ich in meinem Speedrun mache, spiele ich das Spiel auf ganz einfach, weil dann stirbst du nämlich nicht. Sondern das Wichtigste ist, der Reaper setzt sein Leben nicht zurück, wenn du aus dem Kampf geflogen bist. Ne, er fliegt ja nicht aus dem Kampf, das ist das Witzige. Wenn er alle deine Leute umbringt, wirst du einfach automatisch wiederbelebt. Und das heißt, sein Leben bleibt unten. Also habe ich das auf ganz leicht gestellt, habe genau die Strategie angewendet und habe in den ersten. Wie war das? In den ersten. Ich glaube, ich habe 3 Stunden gebraucht oder 2 Stunden, bis er endlich down war. Weil ich mit Angreifen, wenn ich Anfängerangriffen angegriffen habe und habe dann sozusagen, konnte durch das Spiel rushen, weil dann meine Charaktere Level 20 waren oder so. Ja, du steigst, je niedriger das Level von dir ist, desto mehr steigst du auf. Ich weiß nur, dass ich damals mich so gefreut habe, den Reaper zu besiegen, weil das scheinbar im Internet, wenn du so ein bisschen in den Communities unterwegs warst, auch so eine Challenge war. Möglichst niedriges Level, Reaper besiegen. Und dann war ich Level 99 irgendwann, weil ich ihn permanent immer wieder besiegt habe. Weil ich fand es so spannend, immer wieder eine neue Strategie auszuprobieren, mit einer neuen Gruppierung ihn wieder zu besiegen. Ja, ich habe halt dann, habe ich die ganze Zeit ganz schnell die Leute raufgekriegt. Nachdem ich jedes Mal, wenn ich einen neuen Charakter gekriegt habe, erstmal Reaper. Dann bin ich rein, 5-6 Mal den Reaper besiegt, alles klar, bin wieder überlevelt, kann weitergehen. Und so bin ich dann durch das Spiel gerusht bis zu meinem Hass-Dungeon. es gab einen Dungeon, den mochte ich absolut nicht. Das ist so ein komischer Bankwall-Ding, das war eine Katastrophe. Nee, war es nicht der Bankwall, das war so ein anderes Ding, wo ich ständig durch die Gegend patrouillieren oder halt gegen teleportieren musstest, wo ich vergessen habe zu speichern, als ich es ausgemacht habe und fertig war. Ich honk. Oh, egal. da habe ich 5 Stunden Arbeit verloren, Alter. Oh Gott, da habe ich mich aufgeregt. Ja, und dann so konnte ich halt schnell leveln, konnte halt schnell durch das Hauptspiel durchrushen, also alles überspringen und konnte halt dann so endlich in den Royal Part. Der Royal Part ist nett, ist ganz cool. Ist das eigentliche, also das ist das richtige Ende von dem Spiel, soweit ich weiß. Es ist das Kanon-offizielle richtige Ende. Ja, es war cool, es war gut gemacht. Ich habe das Spiel echt gemocht und ich rate jedem, habt ihr eine PlayStation 4 daheim oder sogar eine 5, weil der kriegt das nämlich im PlayStation Plus umsonst dazu. In so einer Collection spielt Persona 5. Spielt. Und wenn ihr englisch faul seid, dann kauft euch Persona 5 Royal. Das ist nämlich auf Deutsch. Zum ersten Mal auf Deutsch übersetzt. Richtig. Und gegen Ende des Spiels im Royal Part gibt's nur noch Übersetzungsfehler und Satzzeichenbaufehler. Aber Achtung! Ist dir das aufgefallen? Ja. Aber es gibt ein Achtung, so ging es mir zumindest. Im Englischen war ich viel öfter in Persona 5 in kleineren Zeiteinheiten unterwegs. Im Deutschen gab es halt mal so 10-15 Stunden Einheiten. Ja. Naja, wir saßen halt nach und haben halt so gute 20 Stunden pro Tag, so gefühlt. So schon so ja. Gute 12 bis 14 Stunden am Stück das Spiel gespielt. Ja, hallo, ich habe das, glaube ich, mit den 88 Stunden Spielzeit, die ich hatte, in 1,5 Wochen durchgespielt. Ja. Also Royal. Ich habe das auch relativ schnell durchgehabt, ja. Aber es war fantastisch. Es war so ein gutes Game. Oh, es hat sich so gelohnt, dieses Spiel zu kaufen. Ehrlich. Lohnt sich allemal. Also, wer Persona 5 gespielt hat, holt euch Royal. Wer noch keins gespielt hat, holt euch 5 und dann Royal. Das Schöne ist bei den Spielen, es gibt auch Ableger, weil es gibt keine erfolgreiche Spielereihe ohne Ableger. Also Spin-Offs. Das Ganze hat angefangen mit Persona 4. Indem es nämlich dann Persona 4 Arena gab. Kennst du Persona 4 Arena? Ja, ich habe es mir damals leider nicht gekauft und dann war es auch wieder mal unbezahlbar. Ja, ich habe Persona 4 Arena hier. Ist ein Fighting-Game, ein ganz normales Fighting-Game. Witzigerweise ist das die Fortsetzung von Persona 4. Weil tatsächlich darin Story erzählt wird, wie es weiterging. Strange, aber gut, okay, warum nicht? Das ist halt Persona 4 Arena. Es gibt dann auch Persona 4 Arena Ultimax. Das ist so eine abgedatete Version. Die gab es mal umsonst für PS Plus. Habe ich mal ausprobiert. Ist nicht schlecht. Aber es sind halt Fighting Games, da bin ich nicht so der Fan von. Ist okay. Dann gibt es noch für den 3DS die Persona Q-Reihe. Und zwar Persona Q Shadow of the Labyrinth und Persona Q zu New Cinema. Das Coole bei Persona Q ist, du triffst zum allerersten Mal, treffen die Figuren von Teil 3 und von Teil 4 aufeinander in einem ewigen Schulfest. In einer Schule. Und es ist so ein Dungeon Crawler. Es ist so von den Leuten, die Etrian Odyssey gemacht haben, falls du die Reihe kennst. Nee, leider nicht. Du musst dir überlegen, wie Wizardry, wenn jemand auch Wizardry kennt, dass du dich so durch diese Dungeons bewegst. Boah, diese Uraltmechanik. Ja, genau. So bewegst. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Richtig, ja, und die Karte ist blank und du musst so die Karte freischalten. Das ist im Prinzip so, tust die Karte aufmachen und so kämpfst du dann. Und du kämpfst im alten Stil von Dragon Quest. Also im ganz alten Stil. Das heißt, du siehst nur die Bösewichte und deine Charakterleiste. So kämpfst du. Das Coole an dem Spiel ist, die Story ist gesplittet in zwei Kampagnen und verfolgt das Team von Persona 3 und Persona 4. Es ist ziemlich cool gemacht. Auch wieder so ein Spiel, was man echt, wenn du es irgendwo günstig findest, um Gottes Willen, nimm es mit. Aber einfach nur, weil es ein Schnäppchen ist. Ja, ich habe es gekauft für 30 Euro und das war günstig. Dann gibt es Persona Q 2. Was ich bestellt habe, als es rauskam, da war ich sehr überrascht, dass die noch ein Spiel für den 3DS ankündigen. Das kam bei uns nämlich raus im Jahre 2019. Und ich dachte, es gibt noch ein Spiel für den 3DS. Ich muss das haben. Und zwar sofort. Das Spiel fokussiert sich auf den Cast von Teil 3, 4 und Teil 5. Das heißt, während die Leute von Persona 5 durch ihren Momentus rasen, treffen sie zufälligerweise, finden sie sich in dem Film wieder. Und dieser Film ist zu einem anderen Universum gekettet. Und so treffen halt die Leute von Teil 3, Teil 4 und Teil 5 aufeinander. Ist gut gemacht. Ist ein schönes Spiel. Kann man sich auch wieder. Ist auch wieder so ein Dungeon Crawler. Kann man sich wirklich mal zulegen. Die sind gut gemacht, spüren sich gut und machen auch Spaß. Dungeon Crawler machen auch Spaß. Ja. Meist begrenzte Zeit, aber. Richtig. Dann gibt es noch die drei Risen Games. Persona 4 Dancing All Night. Das ist halt so ein Rhythm Dancing Game. Gute Musik, gutes Dance-Spiel, macht Fun. Persona 3, The First, Persona, ja genau richtig, Persona 3 gab es da noch, wie hieß das Dancing-Game? Dancing in Moonlight, es war okay, die Musik war relativ komisch gemixt, war gut, hat Spaß gemacht. Und dann gab es noch Persona 5 Dancing in Starlight. Jeder einzelne Song ist kacke. Ja, und ich habe damals erst bereut, es mir nicht sofort gekauft zu haben, weil Persona 5 und Persona 3 ja immer geile Musik und gab ja mal so ein Doppelpack und dann sowas. Wenn du das Doppelpack gekauft hättest, ist Teil 4 als Download-Version dazugekriegt, by the way. Echt? Ja, für die PlayStation 4. Dann hätte es sich ja doch noch gelohnt. Ja, Teil 4, großartige Musik, Teil 3, gute Musik, Teil 5, Persona 5, letztlich installiert, scheiß Musik. Jeder einzelne Song ist kacke. Dabei hat Persona 5 so guten Soundtrack. Ja, das stimmt. Der neueste Ableger der Reihe ist ein Dynasty Warrior-Style Action-RPG-Rollenspiel, das die Fortsetzung zu Persona 5 und so, zwar Persona 5 Strikers, ist dieses Jahr bei uns erschienen und erschien letztes Jahr in Japan. Erst hieß es, das Spiel kommt nicht zu uns, das Spiel bleibt in Japan, wo ich sehr traurig war, weil das nämlich die offizielle Fortsetzung von dem Spiel ist und ich gesagt habe, was soll die Scheiße, warum kriegen wir das Spiel nicht? Mann, das ist unfair. Da wurde es zufälligerweise dann doch angekündigt und jetzt ist es dann raus und ich habe es auch gekauft. Gespielt habe ich es noch nicht, aber es setzt direkt nach Persona 5 normal fort und nicht nach Persona 5 Royal, das weiß ich. Boah, ich freue mich schon drauf, es irgendwann spielen zu können. Also, von dem, was ich gesehen habe, sieht schon geil aus. Es ist tatsächlich auch wieder jede Menge Gespräche, wieder dieselben großartigen Sprecher drin. Ja, es ist halt einfach wieder ein gutes Game. Also, so wie nach dem, was ich jetzt gesehen habe. Nur halt. Ich bin aber gespannt, was danach kommt. Mit Action-Classic. Das weiß man nicht. Man weiß es nicht. Sie haben nichts angekündigt. Das nächste Spiel, an was sie sich gerade kümmern, ist Shin Megami Tensei 5. Das heißt, der wurde angekündigt, wann? Oh Gott, wann? Vor dem Release der Switch, tatsächlich. Wurde Shin Megami 5 angekündigt. Aber bisher ist nichts passiert. Also, warten wir ab. Wenn wir Glück haben, kriegt man noch einen Port für Persona 3 Fest für PC, was ziemlich cool wäre. Man, dann können nämlich die Leute endlich Persona 3 Fest mal spielen. Und feststellen, wie großartig dieses Spiel ist. Ja. Wir werden sehen, was uns noch erwartet in der Persona-Reihe. Also ich finde die Reihe großartig und ich empfehle jedem, der JRPGs mag, holt sie euch. Die Spiele sind super. Oder was sagst du? Ich kann tatsächlich die ich gespielt habe, 3, 4, 5 Royal, allen weiterempfehlen und demnach auch 1 und 2. Also jeder, der die Chance hat und der JRPGs liebt und mal sich 100 Stunden unterhalten lassen möchte, kauft's euch. Spielt's einfach. Ja, spielt's einfach. Richtig. Mit den Worten meines damaligen Ichs, als ich Markus in die Hand drückte, spiel's einfach. Alles klar. Das war unser kleiner Ausflug in die Reihe von die Persona-Reihe. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Auch wenn ich heute viel mehr gequatscht habe als Markus. Ich kannte ja nur 3, 4 und 5. Stimmt, ja. Ja gut, ich habe mich halt wie immer ein bisschen hinschweifen lassen. Aber dennoch. Du hast mich auch zu Persona gebracht, also war zu erwarten. Dass ich wie immer mal mehr schwafe über Dinge, die ich am liebsten schwafe. Über Dinge, die ich am liebsten mag. Aber dennoch, Games. Hey, ich danke euch fürs Zuhören, ich danke dafür, dass ihr hier wart und ich wünsche euch alles Gute und macht, was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh, 私のそば